Ich hatte den lukrativsten Auftrag vor mir. Leo Perls, Tübinger Syndikus, wollte mich nach Berlin schicken aus traurigem Anlass. Der Sohn Daniel, Student an der Berliner Humboldt-Universität, war von Spaziergängern in einem Waldstück bei Eichwalde in Brandenburg erschlagen aufgefunden worden. Perls flog von der Kripo verständigt nach Berlin und kehrte aufgewühlt zurück. Es hieß, der Fundort sei nicht der Tatort. Tatwaffe, ein stumpfer, schwerer Gegenstand. Und die Leiche war nicht freigegeben. Ich konnte nicht mal in Daniels Wohnung. Die war versiegelt worden. Man kann mir nicht sagen, was geschehen ist. Tagelang habe ich die Dienststelle genervt. Herr Perls. Und der Kommissar heißt Wismar. Und jetzt darf ich wenigstens meinen Sohn nach Tübingen überführen lassen. Und schließlich heißt es auch, die Wohnung sei nicht der Tatort. Sie sei untersucht und entsiegelt worden. Man hat mir die Schlüssel auskündigt. Da, Adresse steht auf dem Zettel. Herr Perls, wollen wir das Gespräch nicht lieber verschieben? Nein! Sie sollen rausfinden, was passiert ist. Und ich muss mit der Situation allein fertig werden. Meine Frau ist nach einer Operation seit 3 Wochen zur Reha. Sie ist nie da, wenn es dringend wäre. Immer, immer kränklich. Dabei geht's mir doch auch nicht besser. Oh, das Herz. Er gab mir einen Packen Fotos. Seine Hände zitterten. Oh. Das Oberste, das ist Daniel. Und dann noch andere junge Leute. Aha. Ich kam nicht dazu, sie mir in Ruhe anzuschauen. Er schimpfte weiter. Am Ende habe ich kaum noch verstanden, was der Beamte wollte. Von einem Geschäftsfreund Daniels war die Rede. Ein Verleger, Grossmann. Aber Mensch, was heißt denn da Geschäftsfreund? Ich dachte, mein Sohn studiert. Ja. Die Fotos hat er der Mutter geschickt. Ich weiß nicht, mit wem er sich rumtrieben hat. Ja? Mehrmals hat der das Studienfach gewechselt. Statt zu studieren, hat der Reise gemacht. Und kürzlich hat er erzählt, er wolle lieber Reiseschriftsteller werden. Ja, oder Enthüllungsjournalist. Ja, ja. Da hab ich ihm mit Geldentzug gedroht, wenn er nicht bald zum Abschluss komme. Und jetzt fahrt sie endlich. Oh. Er griff sich ans Herz. Klappte zusammen. Oh. Nun hast du mir den ersten Schmerz. Die Chamisso-Falle. Kriminalhörspiel von Joy Markert. In der kleinen Ponybar ist der Neger Johnny Star. Ich stieg in einem Hotel in der Potsdamer Straße ab. Ausstattung aller 1900, Essen nach Alt-Berliner Rezepten, ein Brunnen im Hof. Und laut Stadtplan nicht weit von Daniels Wohnung. Satt und zufrieden kümmerte ich mich um einen Termin beim LKA in der nahen Keithstraße. Leo Perls hatte ich in Tübingen ins Krankenhaus begleitet und war erst abgereist, nachdem man mir versichert hatte, er habe den Schlaganfall gut überstanden. Seine Schwägerin kümmere sich, bis seine Frau zurück sei. Ach, Johnny, dann denk ich an Papa. Doch der ist unten weit in Afrika. Ach. Hier, meine Karte. Chair Ebinger, Detektiv Tübingen. Ich hatte angerufen. Und Sie kommen im Auftrag des Vaters des Opfers? Ich soll mich um die Wohnung kümmern, Herr Kommissar. Ja, das geht in Ordnung. Sie können in die Wohnung. Die wurde entsiegelt, nachdem man alle Spuren untersucht, alle eventuellen Beweismittel gesichert hat, PC und Notebook konfisziert und so weiter. Na, Sie wissen schon. Sie sagten, Herrn Perls Senior, der Tatort sei das nicht. Richtig. Wir sind auf einer anderen Fährte. Und Sie fragten ihn nach einem Geschäftspartner Grossmann? Ja, mit einem N. Da sind wir dran. Wismar, haben Sie einen Moment Zeit? Ja. Es ist dringend. Der Rockerkrieg, die Schießerei gestern. Wismar entließ mich rasch und jovial. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Sollte Ihnen etwas Sachdienliches auffallen, Frau Ebinger, geben Sie mir Bescheid. Ja. Ich höre gerade... 70 Bandidos sind zu den Hells Angels übergelaufen. Das eskaliert. Sabalot. Im Flur gab's Gedichte. Hinter Glas und ohne Glas. Im großen Zimmer eine Wandtapete mit Südseestrand und eine mit Tropenwald. Im Schlafzimmer eine arktische Eislandschaft. Und am Rand jeder Landschaft stand mit dickem Filzstift geschrieben Weltreise Chamisso. Bücher überall und immer derselbe Name. Die Wohnung hatte mit einem einzigen Thema zu tun. Adalbert von Chamisso. Brasilianische Landschaften in der Küche, im Bad der Osterinsel. Da bin ich jetzt mal gespannt. Auch auf dem CD-Player lagen Bücher und einige CDs. Das war nicht konfisziert worden. Salomonische Inseln. Das war doch in der Kaffeewerbung. Schön. Ich nahm mir ein Buch, Chamisso-Gedichte, ging ans Fenster. Gegenüber steinerne Kolonnaden und ein Park. Ich versuchte mich zu erinnern. Chamisso, Dichter, Naturforscher. Obwohl ich bei Naturforschern eher an Alexander von Humboldt denke als an Chamisso. Draußen eine Frau in Kittelschürze. Guten Tag. Stand da, als habe sie gelauscht. Wer sind Sie? Dürfen Sie denn das in die Wohnung gehen? Letzte Woche war die gesperrt von der Polizei. Ich soll mich für den Vater... Was? Ich soll mich für den Vater um die Wohnung kümmern. Und wer sind Sie? Ich bin die Hauswartsfrau. Ruschki-Parterre hinten. Ich reichte ihr eine Visitenkarte. Hier. Privatdetektivin. Dann ermitteln Sie hier. Na, sagen wir lieber, ich recherchiere. Haben Sie Daniel Perls gut gekannt? Was bitte? Ob Sie Daniel Perls gut gekannt haben? Wie war er denn? Zurückgezogen oder umgänglich? Kann ich nicht sagen. Außerdem hat die Polizei schon alles gefragt. Vater Perls hat die Reisen seines Sohnes erwähnt. Ja, von Reisen hat der junge Mann erzählt. Das hätte mir auch gefallen. Ich war nur auf Mallorca. Hat er viel Besuch gehabt? Nee, wenn er so viel unterwegs war. Und wenn er zu Hause war? Was? Wenn er zu Hause war. Kann ich nicht viel sagen. Gelesen hatte, so wie Sie jetzt. Das sind Gedichte von Chamisso. Also lesen tue ich eigentlich nicht. Ich blätterte in dem Gedichtband. Brauchen Sie noch lange? Ich werde Sie auch nicht langweilen, aber hören Sie doch. Ja. Du heißest mich reden und machst mir so schwer. Ich sehe dich so an und zittere so sehr. Zittern? Ja, mein Mann hat auch mal so gezittert wie Espenlaub und ist trotzdem zur Arbeit. Und hinterher war's Angina. Gefährlich, sag ich Ihnen. Da zeigte ich ihr lieber die Fotos. Den Herrn Perls erkenne ich natürlich und halt. Die junge Frau war ein paar Mal hier. Eine unhöfliche Person. Die heißt Sommerleid. Mia Sommerleid. Zurück im Hotel wollte ich mich nach meinem Auftraggeber erkundigen. Ich erreichte ihn telefonisch im Krankenhaus. Es ging ihm besser. Er entschuldigte sich nachgerade. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Frau Ebinger. Es ist schon recht. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Ich war. Sie haben freie Hand. Mhm. Ich schaute mir selbst nochmals die Fotos an. Daniel war mehrmals abgebildet. Fotogen, intelligent, mit einem eroberungswütigen Charme. Für meinen Geschmack allerdings ein Kerl, den ich schon beim Hinsehen vergessen würde. Darf es noch was sein? Espresso einen doppelten, bitte. Jawohl. Schräg gegenüber lag ein Varieté. Werbetafeln versprachen Reminiszenzen an die goldenen 20er. Im Zimmer gab es Internetanschluss. Ich machte mich an meinen Laptop. Eine Mia Sommerleit hatte eine Homepage. Studentin an der HU, Informationswissenschaft. Hobbys, Sport und Tanz. Fotos zum Beweis. Ich verglich. Das war sie. Dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag hättest. Ja, Das ist Kevin, mein Lover. Kevin Schulz. Mia Sommerleit sah sich schmerzlich lächelnd die Fotos an. Im Garten des Operncafés unter den Linden, gegenüber der Universität. Eine aufmerksame, schöne junge Frau. Ernster als auf den Fotos. Ja, wir waren beide mit Daniel gut befreundet. Mit Kevin habe ich aber gerade Krach. Der macht im Moment irgendwo Ferien. Das gibt sich doch sicher wieder. Dass Daniel tot ist, das geht uns sehr nahe. Ich bin auch schon von der Polizei befragt worden und habe meinen Verdacht zu Protokoll gegeben. Hä? Ja, ich habe einen Verdacht. Die Beamten haben gefragt, ob ich einen Verleger Grossmann kenne. Mit dem hat man Daniel am Tag seines Todes noch zusammen gesehen. Für mich ist klar, dass Grossmann der Täter sein muss. Ein Geschäftsmann, der aus St. Petersburg kam. Daniel hat mit ihm Kontakt gehabt und etwas recherchiert. Das habe ich auch der Polizei gesagt. Der spielt in einem Netzwerk von Berliner Geschäftsleuten eine Rolle. Daniel muss auf irgendeine krumme Geschichte gestoßen sein. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Ich helfe Ihnen gern. Wir können auch du sagen. Wir tauschten Visitenkarten und Handynummern aus. Cher. Mia. Mia, wäre es sehr recht, wenn du mit in Daniels Wohnung kämst. Ich habe Zeit. Jedenfalls etwas Zeit. Hat Daniel eigentlich über seine Eltern gesprochen? Ja. Mutter kränklich, Vater jähzornig, immer gewesen. Hat Daniel das geerbt? War er cholerisch? Das weiß ich nicht. Aber keiner provoziert haben. Bei mir nicht. Ich stand wieder am Fenster und schaute in den Park hinüber. Daniel ist ganz bewusst hierher gezogen. Da drüben war im 19. Jahrhundert der Botanische Garten. Der war berühmt, auch durch Chamisso nach seiner Weltreise. Und hier stand die kleine Villa, in der ein paar Jahre lang seine Dienstwohnung war, nach seiner Heirat. Woher weißt du das alles? Ja, Daniel hat auch dauernd von Chamisso geredet. Willst du Kaffee? Ich nickte. Sie ging in die Küche. Sie machte keinen Hehl daraus, dass sie sich in Daniels Wohnung gut auskannte. An der Pinnwand las ich den Vermerk eines Jubiläums. 2011 war Chamissos 230. Geburtstag zu feiern. Auf dem Tisch lag eine Box mit CDs. Alles Vertonungen von Chamisso-Gedichten. Auffallend viele Komponistinnen. Und einiges von Schumann und Löwe. Stört es dich, wenn ich Musik höre? Du musst den Zyklus Frauenliebe und Leben auflegen. Hab ich. Nun hast du mir ersten Schmerz getan. Der Text war im Booklet dick angekreuzt mit Filzstift. Ein Lied, in das ich mich sofort verliebte. Du schläfst, du harte Hund. Herzger Mann, den Todesschlaf. Es blinket die Verlassene vor sich hin. Die Welt ist still. Das hat Daniel besonders gemocht. Und jetzt hat es sich so schrecklich bewahrheitet. Sie sprang zum CD-Player, schaltete ab. Hattest du eigentlich mal was mit ihm? Darum geht's doch nicht. Bleibst du noch lange hier? Ich würde gerne an die frische Luft. Wir können weiterreden, vielleicht ans Wasser, dann siehst du mal Landschaft. Ich suchte mir ein Buch über Chamisso aus. Mit den Augen des Fremden. Es gab Brandnotizen mit Filzstift. Ich bin nirgends am Platze, ich bin überall fremd, las ich in dem geliehenen Buch. Currywurst? Ne? Wenn ich traurig bin, kriege ich dauernd Kohldampf. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Sie war wirklich lange weg, kam von einer Imbissbude, setzte sich zu mir, aß recht anmutig. Sie gefiel mir sehr. Obwohl sie angespannt wirkte, mit einer steilen Falte auf der Stirn. Aber gegen Bier hast du nichts einzuwenden, ja? Na, siehst du? Prost. Prost. Im Moment wusste ich einfach nicht, was ich sie fragen sollte. Was hatte ihr Daniel über seine Chamisso-Obsession erzählt? Ich hatte das Gefühl, hier die Ursache für den Mord oder Totschlag zu finden. Und wie heißt die Landschaft? Landwehrkanal. Daniel war oft hier. Früher hieß das Schafgraben. Chamisso soll hier jeden Tag gegangen sein. Von seiner letzten Wohnung Friedrichstraße durch das Hallische Tor, den langen Weg am Schafgraben und die Chaussee hinab zum Botanischen Garten. Die Botanisiertrommel parat. Immer mit Pflanzen und Gedichten beschäftigt, hat er erzählt, Daniel. Dann esse ich deine auch, okay? Erzähl weiter. Ja. Daniel sagt, der kam als Flüchtling aus Frankreich und wurde Preuße und fühlte sich zwischen den Stühlen. Auf der Weltreise aber war Chamisso überall zu Hause. Und vorher war er durch Frankreich und die Schweiz gereist, lernte Alexander von Humboldt kennen, hatte eine Affäre mit Madame de Stael, fing mit 31 erst an zu studieren. Ich glaube, mir wird schlecht. Nicht wegen der Currywurst, wegen Daniel. Lies was vor, vielleicht geht's dann wieder. Sie schien wirklich zu trauern. Er erhob radikale soziale Forderungen, kritisierte den Kolonialismus, den er erlebt hatte. Indem wir richten und strafen, üben die Menschen unserer Farbe ungerichtet und ungestraft Gewalt, Menschenraub, Verrat und Mord. Randnotiz von Daniel: Die Profitgier wurde global. Er hat die Menschen geliebt. Es war unklar, ob sie mit dem Allerweltsatz Chamisso oder Daniel meinte. Chamisso hatte eine tiefe Freundschaft zu einem Polynesier namens Kadu, wie er selbst ein Flüchtling, schiffbrüchig von seinem Archipel auf einen Fremden vertrieben. Einer der schönsten Charaktere, den ich im Leben angetroffen habe. Einer der Menschen, den ich am meisten geliebt. Randnotiz von Daniel, schreibt der französische Flüchtling Chamisso noch in schlechtem Deutsch. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan. Der aber traf. Hör auf! Ich weiß nicht, warum wir uns so in Chamisso festbeißen. Also, was war mit Grossmann? Grossmann. Der wollte ein Buch über sich selbst schreiben und hat Daniel als Ghostwriter angeheuert. Daniel hat den Auftrag sehr ernst genommen und ist immer aufgeregter geworden. Es hat Spannungen zwischen ihm und Grossmann gegeben. So muss es zur Katastrophe gekommen sein. Du musst Grossmann finden. Ich sag dir, da war eine ganz krumme Geschichte. Nein, ich muss herausfinden, was mit Daniel passiert ist. Das ist doch dasselbe. Plötzlich bemerkte ich drüben an der Imbissbude einen jungen Mann, der merkwürdige Gesten machte, als solle Mia zur Bude zurückkommen. Er war weit entfernt, trotzdem kam er mir bekannt vor. Er wandte sich aber schnell ab, als er merkte, dass ich aufmerksam wurde. Ist das nicht Kevin Schulz? Wo? Ich glaube, der will was von dir. Den will ich nicht sehen. Aber ich vielleicht. Na, wozu denn? Der kennt doch den Grossmann gar nicht. Kevin Schulz war auch schon verschwunden. Im Internet informierte ich mich über Grossmann, der einen deutsch-russischen Verlag besaß, und fuhr zur Verlagszentrale, vornehm am Spittelmarkt gelegen. Im vierten Stock fand ich ein Schild. Eichhorn, Chefsekretariat. Auf Klopfen reagierte niemand. Ja, haben Sie das? Beim Eintreten hörte ich, dass telefoniert wurde. Ja, Chef, ich hab's notiert. Und buchen Sie rasch. Flug Warschau, St. Petersburg, morgen Nachmittag oder Abend. Ich rufe in 2 Stunden nochmals an. Es eilt. Die Kripo war da und will morgen wiederkommen. Was sag ich denen? Ich kümmere mich ja darum. Ich bin auf Geschäftsreise. Entschuldigung. Wer sind Sie? Was wünschen Sie? Ebinger, ich wollte zu Herrn Grossmann. Er ist auf Geschäftsreise. Ihre Stimme wirkte richtig verkniffen, weil ihr klar war, dass ich einiges mitgekriegt hatte. Ich bin beruflich wegen Herrn Grossmann in Berlin. Ich sitze an einem Buch über Berliner Verleger. Machen Sie mir noch bitte einen Termin. Rufen Sie nächste Woche an. Und jetzt habe ich zu tun. Im Hintergrund sah ich einen massigen Mann sitzen, in eine Zeitschrift vertieft. Frau Eichhorn begleitete mich, als wolle sie sicher sein, dass ich verschwinde. Den Fahrstuhl finden Sie ja wieder. Oder? Ich war allein, als das Ding stecken blieb. Kein Strom, keine Bewegung. Ach Gott, zack! Ich hielt mein winziges Taschenlämpchen, das ich am Schlüsselbund habe, leuchtete über Knöpfe an die Decke. Drückte Knöpfe, drückte den roten Notknopf. Nichts. Auch keine Notrufnummer, nirgends. Hallo! Ich schrie um Hilfe. Hallo! Sinnlos. Man hat doch Handy, man telefoniert doch. Hört mich jemand? Aber wen anrufen? Hallo? Statt einen klaren Gedanken zu fassen, ging mir in dieser Aufgeregtheit nur eins durch den Kopf. Hallo? Grossmann hatte St. Petersburg genannt. Im Buch mit den Augen des Fremden kam St. Petersburg vor. Die Weltumsegelung auf dem russischen Schiff Rurik begann in Petersburg. Chamissos Teilnahme hatte sein Freund Julius Hitzig vermittelt. Angeworben hatte ihn der in russischen Diensten stehende Otto von Kotzebue. Zugestiegen war Chamisso in Kopenhagen. Diese Forschungsreise 1815 bis 1818 hat Chamisso weltberühmt gemacht. Pflanzen, Inseln, Landschaften wurden nach ihm benannt. Durch seine Forschungen bekam der Berliner Botanische Garten internationales Renommee. Ich hatte das Gefühl, das Ding fährt wieder. Nein, nichts. Ein russischer Name ging mir im Kopf herum. So eigenartig, dass ich ihn nie vergessen werde. Der Bericht einer Nadeschda Imchanitskaja über Chamissos Pflanzensammlung. Aber im Botanischen Museum von St. Petersburg, wieso dort? Ein großer Teil der Pflanzen von der Weltreise kam ins Botanische Institut zu St. Petersburg, gekauft von der Petersburger Akademie der Wissenschaften. Das war 1840, nach Chamissos Tod. Das Buch ist von 2004. Das ganze Material sei bis heute ungeordnet, kritisierte Frau Imchanitskaja. Es sei in wissenschaftlicher Hinsicht in einem bedauerlichen Zustand. Manches fehlt offenkundig. Der Verbleib konnte nicht immer kontrolliert werden. Nanu? Unerwartet setzte sich der Fahrstuhl wieder in Bewegung. Da gab es nun eine Verbindung Chamisso-St. Petersburg. Grossmann war aus St. Petersburg. Aus Petersburg kam in letzter Zeit viel deutsches Kulturgut zurück, legal und illegal. Ob Grossmann da Geschäfte gemacht hat? Ob Daniel Perls ihn erpresst hat? Erst als der Fahrstuhl hielt, sah ich, dass ich wieder oben angekommen war, nicht im Parterre. Und wie ich schleunigst aussteigen wollte, stand ein massiger Mann vor mir. Der Fahrstuhl war kaputt. Der im Sekretariat gesessen hatte. Das weiß ich. Im Stehen war er schon wirklich bedrohlich. Ich zwängte mich an ihm vorbei. Der Techniker war schon da. Jetzt geht's wieder. Er wollte mit mir in den Fahrstuhl. Matthijs. Bitte, nach Ihnen. Er hielt mir seine Visitenkarte hin. Mit Handynummer und Homepage. Ich nahm lieber die Treppe. Alexander Matthijs, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Berlin-Brandenburg, Lützowstraße 33. Warum sind Sie nicht zu uns gekommen, wenn Sie ein Buch über Berliner Verleger schreiben wollen? Merkwürdigerweise hatte dieser voluminöse Mensch keine tiefe Stimme. Wir kennen unsere Mitglieder. Ich bin ja da. Wir fahren in mein Büro. Da sind alle Unterlagen. Bei welchen Verlagen waren Sie schon? Wieso interessiert Sie gerade Grossmann? Haben Sie Kontakt zu ihm? Das Wort Kripo, das ich gehört hatte, vermied ich. Aber mir fiel auf, dass Matthijs jeden Hinweis auf das mitgehörte Telefonat unterließ. Ich müsste ihn auch dringend sprechen. Sie müssen schon entschuldigen, es ist etwas unordentlich hier. Ja. Matthijs sammelte Broschüren für mich. Ich steckte sie einfach in meine Umhängetasche. Glauben Sie, Grossmann lässt sich absichtlich verleugnen? Aber nein. Er ist nur sehr sprunghaft, launisch, egozentrisch. Wissen Sie, Grossmann hat, als er nach Berlin kam, erst nur einen kleinen russischen Verlag gegründet. Für die russischen Landsleute. Aber bald Finanziers gefunden, um sich in deutsche Medien einzukaufen und Einfluss zu nehmen. Sagen Sie mal, Frau Ebinger, Ihr Interesse fürs Verlagswesen ist doch nur ein Vorwand. Sehe ich das richtig? Ich höre Ihnen doch zu. Ja, Grossmann hat in der Branche einen besonderen Ruf, wegen seiner Abstammung. Ein Vorfahr war Wilhelm Ludwig Herz, Verleger von Theodor Fontane. Ja. Grossmann sprach immer wieder davon. Der jüdisch-russische Geschäftsmann wollte damit dokumentieren, dass er kein Ausländer sei, sondern seine Wurzeln in Deutschland habe. Die Abstammung von einem berühmten jüdisch-deutschen Verleger ist für ihn nützlicher als der beste Kredit. Er plant sogar eine Autobiografie, die vom berühmten Verleger Herz bis zu seinem eigenen Medienengagement reichen soll. Was wollen Sie von Grossmann? Von Fontane und Verleger Herz habe ich noch nichts gefunden. Ich erinnere mich nur, dass Karl Löwe Fontane-Balladen vertont hat. Der Archibald Douglas zum Beispiel ist mir noch im Gedächtnis. Ich habe ja eine andere musikalische Vorliebe. Die teile ich übrigens mit meinem Freund Grossmann. Berliner Kabarett. Vor allem auch jüdischer Prägung, was damals keine Rolle spielte. Da ist auch eine Namenscousine von Ihnen, Frau Ebinger. Blandine Ebinger. Ich leihe Ihnen die CD gern aus. Danke, nein. Die Musik habe ich selber zu Hause. Können Sie sich ja denken. Ah, ja. Ich glaube aber nicht, dass mein Name jüdisch ist. Ebinger hießen Leute auf der Schwäbischen Alb. Auch mein Großvater kam daher. Ich habe gleich herausgehört, dass Sie Schwäbin sind. Ja, ja, war lange in Stuttgart, in einem Stuttgarter Verlag. Ja, was meinen Sie? Wir könnten doch heute Abend was unternehmen. Vielleicht nächste Woche. Oh. Er erbat sich natürlich auch meine Handynummer. Ich dachte, kann nicht schaden. Beruflich. Es wäre doch schön, mit Ihnen mal in Ruhe ein bisschen schwäbeln zu dürfen. Ja, was er hoffentlich nicht mit Schnäbeln verwechseln wird. Ja. Zu ihm empor und sie singen ihm ihr Liebeslied ins Ohr. In Daniels Wohnung stürzte ich mich in pingeligste Sucherei und wusste, ich kann eigentlich nichts finden. Die Polizei hatte ja schon gesucht. Und wieder war es Frau Ruschki, die Hauswartsfrau. Erst jetzt erinnerte ich mich, dass sie nicht kam, als Mia mit mir in der Wohnung war. Frau Ruschki! Ja, ich dachte, ich könnte helfen. Und da ist mir eingefallen, dass der junge Herr Perz mir etwas geliehen hat. Das Ding, das sie mir gab, war ein veraltetes Aufnahmegerät. Ich setzte mich in einen Sessel. Frau Ruschki machte es sich auch bequem und meinte noch einmal, vielleicht könne sie ja helfen. Ich wollte doch helfen. Als ich es einschaltete, hörte Frau Ruschki interessiert zu. Und bestimmt nicht zum ersten Mal. Und wollte nicht mehr gehen. Auf der einen Seite Chamisso, die harte Kindheit und Jugend des 1781 in Frankreich geborenen Louis-Charles Adélaïde de Chamisso de Boncourt. Die Flucht der adligen Familie aus dem revolutionären Frankreich, Kinderarbeit, Armut. Einerseits Ausländer, andererseits im preußischen Berlin Infanterieleutnant im Krieg gegen Napoleon. Nützt Ihnen das was? Der französische Preuße, der in deutscher Sprache zu schreiben beginnt. Unsterbliche Werke. Auf der anderen Seite der russische Grossmann in Berlin. Einerseits Ausländer, andererseits Deutscher von Abstammung. Jüdischer Deutscher. Habe ich zu viel versprochen. Daniel hat Ihnen das zur Aufbewahrung gegeben? Wenn er es nicht in der Wohnung haben wollte, musste das wichtig sein. Aber die Hauswartsfrau zerstörte diesen Eindruck. Die Sache schien ihr sogar ein kleines, kokettes Lachen abzunötigen. Er hat es mir ausgeliehen, weil meine Enkelin ihn damit hat sprechen hören auf dem Balkon. Und die wollte auch mal drauf sein. Das hat der Kleine aber keinen Spaß gemacht. Wenn Sie wüssten, was da noch alles zu hören ist. Sie werden ja sehen. Ich saß allein da. Ich hörte und ich sah die Szene tatsächlich vor mir. Bier. Was hast du denn? Ich hab's doch gewusst. Du bist mir heute irgendwie fremd. Was? Nein. Ich bin dir nah. Ja, ganz, ganz nah. Nah, ja. Ja. Aber fremd. Ich hatte höllischen Durst. Von fremden Küssen kriege ich immer einen trockenen Mund. In Daniels Wohnung gab es nichts Rechtes zu trinken, der schien Alkohol gemieden zu haben. Ich nahm das alte Gerät mit und klingelte bei Frau Ruschki. Hallo, Frau Ruschki. Die hatte Bier im Haus und ich war ihr dankbar. Hätten Sie ein Bier? Für das Gerät natürlich auch. Und die Liebesszene war ja vorbei und ich hatte mich schon daran gewöhnt, dass Frau Ruschki mithörte und Kommentare abgab. Ich habe das natürlich nicht alles gehört, aber... Zitat Chamisso über seine Weltumsegelung. Nun war ich wirklich an der Schwelle der lichtreichen Träume, die mir im Schlemiel vorgeschwebt. Die Rurik ist ein Kriegsschiff der russischen Admiralität und die Expedition dient natürlich ökonomischen und strategischen Interessen. Auftraggeber Graf Rumjantschew war nicht nur einige Zeit russischer Außen- und Handelsminister, sondern auch einer der Hauptaktionäre der russisch-amerikanischen Handelskompanie. Für Grossmann lässt sich herausarbeiten, dass auch seine Mediengeschäfte strategische Profitziele haben. Plötzlich lernten wir den privaten Chamisso kennen. Chamissos Freund war Julius Eduard Hitzig, Kriminalrat, Verleger und Schriftsteller. Chamisso verliebte sich in Hitzigs Pflegetochter Antonie Piaste, doch sie war noch viel zu jung und er war viel zu arm. Erst als er endlich eine Anstellung bekam, konnte er seine große Liebe heiraten. Große Liebe. Chamisso wurde zweiter Kustos Schön. Der botanischen Sammlungen des Herbariums des Botanischen Gartens. Da war er im September 1819 schon 38 und Antonie gerade erst 19 Jahre alt. Es kamen zwei Kinder und dann 5 Jahre lang keins, ehe es schließlich doch weiterging mit 5 Kindern. Eine interessante Lücke. Das kriege ich raus. Die Reaktion einer betrogenen Ehefrau. Liebesentzug. Na, sowas habe ich jetzt nicht erwartet. Und der war ein Dichter. Tja. Einen doppelten Espresso wie gewöhnlich? Ja, das heißt nein. Ein Schnaps. Trinken Sie einen mit? Na, ausnahmsweise, Frau Ebner. Ich hatte gut Zum gegessen. Wohl. Zum Wohl. Und grübelte. Und rief Mia an. Danke. Sommerleid? Mia, das Wichtigste ist vermutlich doch auf Daniels PC. Ich werde nochmals Kontakt zu Wismar aufnehmen müssen, Kripo. Oder hast du was? Frau Ruschki hatte ein altes Aufnahmegerät von Daniel. Für ihre Enkelin. Die Hauswartsfrau? Das wundert mich jetzt aber. Ich habe auch eins von ihm. Das war für ihn sowas wie ein Notizblock. Aber das hat er mir nur zur Aufbewahrung anvertraut. Einen kleinen Handyrekorder. Ich musste versprechen, niemandem davon ein Sterbenswörtchen zu sagen. Pardon. Ich gebe zu, schon mal reingehört zu haben. Aber da geht's ja wieder nur um Chamisso. Ich besuchte sie sofort und unangemeldet. Ich hätt's dir sowieso gebracht. Hier. Ihr Zimmer im Studentenwohnheim war einfach, ordentlich. In einem Regal standen Pokale aufgereiht. Sportlerin? Hätte ich nicht gedacht. Eine Zeit lang war ich Leichtathletik-Crack. Sie war eher etwas mollig um den Bauch. Ich betrachtete Mia jetzt genauer. Bist du etwas schwanger? Hast du dich deswegen mit Kevin verkracht? Ich dachte, du willst einen Fall lösen. Also war sie schwanger. Mir fiel auf, wie wenig wir voneinander wussten. Einen Moment war die Stimmung kühl. Noch auszuarbeiten. Mia schaltete das Gerät an. Die Liebesheirat. Wie sie schon sagte, redete Daniel auch hier über Chamisso. Alles ganz wichtig für die späteren Ereignisse. Der Widerstand der adligen Familie Chamisso gegen die bürgerliche Antonie Piaste. Die Freude Chamissos, dass die so junge Geliebte ihm das Ja-Wort gibt. Zitat: Dein Aug ist klar, dein Mund ist rot. Und was du nur wünschest, das ist ein Gebot. Na eben, Chamisso. Und dann ist Sense. Gib mal her. Ich spulte weiter. Stoppte, spulte, startete immer wieder. Und plötzlich... Herz! ...war eine zweite Stimme zu hören. Immerhin der Verleger von Theodor Fontane, Wilhelm Ludwig Herz. Da gibt es gar nichts zu zweifeln. Na, daran nicht. Habe ich ja nicht gesagt. Der jüdisch-deutsche Verleger Herz, Vater Apotheker. Mein Vorfahr ist deutscher Jude, Siebenhause. Eben nicht. Ihr berühmter Vorfahr wurde gar nicht vom jüdischen Apotheker Herz gezeugt. Und das werde ich Ihren Geschäftspartnern stecken. Sie kriegen keinen Fuß mehr in die Tür. Ah, das ist doch Schammers. Worum geht's da eigentlich? Warte. Ich sage Ihnen jetzt ganz präzise, was ich über Ihren Vorfahren herausgefunden habe. Wer der wirklich war, der Fontane-Verleger Herz. Der war nicht der Sohn des jüdisch-deutschen Apothekers Josef Jakob Herz in Hamburg, sondern der außereheliche Fehltritt von dessen Frau Marianne mit dem ebenfalls verheirateten Adelbert von Chamisso. Willst mich wohl besäbeln mit dem Stuss? In Fontanes Briefen ist kein einziges Wort davon. hat man mir gesagt. Fontana hat das ja auch nicht gewusst. Aber sein Sohn Friedrich, selber Verleger, der hat das gewusst. Ich halte das für böse Gerüchte aus der wilhelminischen Zeit. Man wollte keinen jüdischen Erzeuger in diesen Kreisen. Gut, dann zitiere ich jetzt aus anderer Zeit. Im Berliner Reichssittenamt wird Ende 1940 der Antrag gestellt, eine Enkelin des berühmten Verlegers Wilhelm Ludwig Herz nicht als Volljüdin, sondern als Mischling mit nur einem jüdischen Großelternteil einzustufen. Hören Sie weiter. Ihr Großvater sei ein illegitimer Sohn des nichtjüdischen Dichters Chamisso gewesen. Beweismittel sind Erinnerungsstücke aus Chamissos Kindheit, die Adelbert mit Widmung Marianne schenkte, wobei er seinen wirklichen Vornamen Adelaide verwendete. Als Kind hieß er ja nicht Adelbert. Das hat er sich später zugelegt. Ich zitiere weiter. Diese Erinnerungsstücke sind nun im Besitz der Enkelin. Nach langer Prüfung wird dem Antrag stattgegeben. Die Enkelin Dora R. entgeht der Deportation. Sie lebt bis 1954. Das will ich alles schriftlich. Bringen Sie mir, was Sie haben. Sonnabend, 20 Uhr. Zu mir ins Büro. Der liebende Ehemann Chamisso, der seine Frau einmal dennoch betrog. Jetzt habe ich es aber kapiert. Das beweist doch, was ich die ganze Zeit sage. Die haben sich gestritten und dann ist es passiert. Das muss die Kripo hören. Versprich mir das. Ich dachte, erst treffe ich mich nochmals mit Matthias, dem Mann vom Buchhandelsverband. Vielleicht kennt der sich damit aus, wenn es um Chamissos Leben geht. In einem ruhigen Café am Pariser Platz berichtete ich ihm von dem Gespräch auf dem Rekorder. Als Matthias mich besorgt ansah, gab ich den Vorwand auf, über Verleger zu recherchieren. Was ist mit Ihnen, Frau Ebinger? Daniel Perz wurde ermordet und Grossmann gilt als verdächtig. Das wusste ich nicht. Aber was haben Sie... Daniels Vater hat mich mit Nachforschungen beauftragt. Woher kannte Grossmann überhaupt den Studenten Daniel Perz? Und warum gab er gerade ihm den Auftrag, bei der Autobiografie sein Ghostwriter zu sein? Ist das jetzt wichtig? Also, wenn ich mich recht erinnere, hat Daniel Perls bei einem Praktikum den Verlagschef kennengelernt und Grossmann hat einen Narren an ihm gefressen. Und was halten Sie von dem Streit über die Abstammung? Für meinen Freund Grossmann, den Medien- und Machtmenschen Grossmann, bedeutet das Ergebnis, dass seine jüdischen Partner ihn nicht mehr als vertrauenswürdig betrachten werden. Ich kann Ihnen das mit einer Anekdote über das Buch von Peter Schlemihl erklären, das Chamisso 1813 schrieb. Schlemihl verkauft für Reichtum seinen Schatten an den Teufel, wird aber in der menschlichen Gesellschaft isoliert, weil er seinen Schatten nicht mehr hat. Ich kenne das Buch, ja. Chamisso war zu der Idee durch Freund Fouquet gekommen. Auch Fouquet war ein französischer Migrant in Berlin und Soldat gegen Napoleon. Chamisso sollen auf einer Reise einige Kleidungsstücke abhanden gekommen sein. Und Fouquet fragte Chamisso scherzhaft, ob er womöglich auch den eigenen Schatten verloren habe. Stimmt die Anekdote? Weiß ich nicht. Aber so würde Grossmann seinen Schatten verlieren. Er würde aus dem Zusammenhalt, aus der Solidarität herausfallen. Chamisso ist doch viel berühmter als der Verleger Herz. Hören Sie zu. Grossmann hat mit seiner Abstammung vom berühmten Fontane-Verleger Herz geprahlt. Da der jüdisch gewesen sei, habe er, Grossmann, jüdisch-deutsche Wurzeln. Grossmann betonte immer den Zusammenhalt in der jüdischen Geschäftswelt, die Solidarität bei Financiers und Partnern. Es musste schon der jüdische Fontane-Verleger sein. Und nun stellt sich heraus, dieser Vorfall ist im Ehebruch einer Jüdin mit einem Nichtjuden gezeugt worden. Aber. Matthias wollte mich zum Hotel bringen. Ich entschloss mich, möglichst bald der Polizei Daniels Handyrekorder auszuhändigen. Dennoch war ich nicht zufrieden. Und vor dem Hotel zögerte ich auszusteigen. Tja, da sind wir. Das mit der Solidarität, das habe ich einfach nicht ganz begriffen. Also gut, Sie kommen jetzt mit. Ich gebe Ihnen was zu lesen. Im Büro wurde er geschäftig. Er schien sich gefangen zu haben, wirkte beherrscht, sehr dominant. Er hielt gleich seine Blandine Ebinger-CD in der Hand, holte auch Cognac. Fehlte noch, dass er das Licht dimmte. Und ich war sogar dankbar für den Cognac. Bei diesem Auftrag Perls werde ich womöglich noch zur Trinkerin. Matthijs war aber so aufgeregt, dass er mich nicht lesen ließ. Der Artikel ist nicht lang, aber aufschlussreich. Er lief mit der Zeitschrift herum und redete selber. Die Musik-CD vergaß er wieder. Der Publizist Michael Wolfson hat die Bedeutung der jüdischen Solidarität in Wirtschaftskreisen erläutert. Im Frühjahr 2009 lief der spektakulärste Betrugsprozess aller Zeiten. Der US-Amerikaner Bernard Madoff gilt als der größte Finanzbetrüger seit Menschengedenken. Ja. Zu seinen Opfern zählen Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel, Filmproduzent Steven Spielberg, viele jüdische Stiftungen. Ja, ich erinnere mich. Ich zitiere. Der Grund, weshalb so viele Juden dem Juden Madoff vertraut hatten, war Solidarität. Juden kamen zu Juden, weil Juden einander vertrauten. Wohin auch immer ein jüdischer Händler kam, bei anderen jüdischen Händlern fand er Rat und Hilfe. Zitat Ende. Ein überlebenswichtiges System. Madoff hat auf verheerende Weise ein viele Jahrhunderte geltendes Gesetz gebrochen. Ende Juni 2009 wurde er zu 150 Jahren Haft verurteilt. Aber das kann man doch jetzt nicht mit Grossmann vergleichen. Ich habe Ihnen nur das Prinzip erklärt. In dieser aufgewühlten Finanzwelt ist man misstrauisch geworden. In ganz kleinem Rahmen ist Grossmann ein Betrüger mit seiner Abstammung. Man hat ihm darauf Geld gegeben. Ja. Sein Essential war, dass er kein jüdischer Russe, sondern ein jüdischer Deutscher sei. Deswegen ist er so erfolgreich. Klar. Er beugte sich zu mir, als wolle er nun schnäbeln. Jetzt legt sie ihr Chanson auf, statt zu poussieren. Ja. Ich habe aber nicht, ich wollte nicht. Also, ja, das ist schon klar. Am Abend blieb ich im Hotelzimmer. Ich hatte mir eine Flasche Sangiovese mit hochgenommen, hing Gedanken nach, die sich stritten. Ich starrte auf mein leeres Glas. Wie ein kleines Mädchen, das gleich auf das Tellerchen seiner Puppe pusten wird, um eine imaginäre Suppe zu kühlen. Das muss ich irgendwo gelesen haben, gab ich mir zu bedenken. Da rief spät noch Matthijs an, den ich schon fast vergessen hatte. Ja, Ebinger? Ja, Matthijs hier. Ich habe in unseren Regalen gestöbert und eine neue Chamisso-Biografie gefunden. Ach. Ja, ja, 2008 in Berlin erschienen. Die Autorin beschäftigt sich auch mit der außerehelichen Liebesgeschichte, bezweifelt aber, dass die Beweise hieb- und stichfest seien. Ach, zu Recht? Ich glaube nicht. Ihre Einwände sind durchweg psychologisch, nichts Faktisches. Die Kindheitserinnerungsstücke von Chamisso seien christliche Gegenstände gewesen und die vermutete Geliebte Marianne sei doch jüdisch erzogen worden. Die Biografin versteht einfach die innige Bedeutung nicht, die im Teilen von Kindheitserinnerungen liegt. Übrigens schreibt sie selbst, die ganze Familie Herz sei wenige Jahre später zum Christentum übergetreten. Sie erwähnt auch, ohne darauf einzugehen, dass Wilhelm Ludwig Herz selbst sogar schriftlich seine besondere Abstammung erwähnt habe. Grossmann ist ein impulsiver Mensch. Er kann durchaus ein Motiv zum Töten gehabt haben. Herr Matthijs, ich danke Ihnen. Ich wollte Sie noch fragen, ob wir vielleicht eventuell uns doch noch auf ein Glas... es muss ja nicht so, Cognac. Es muss nicht Trollinger sein, das ja, wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist doch gerade das Richtige. Herr Matthijs. Ja, Herr Matthijs. Ja, also gut. Sie sind ein Schlawiner. Kevin Schulz musste Mia erwartet haben, so strahlte er mich an. Dann zerbröselte sein Gesicht in Angst und Trauer. Ich nutzte seine Überraschung und drängte mich sofort in die Wohnung. Was ist? Sie haben Mia doch an der Imbissbude getroffen, am Landwehrkanal. Was war da? Wer sind Sie überhaupt? Cher Ebinger, eine gute Freundin von mir. Ich komme allerdings auf eigene Faust und habe die Adresse von der Uni erhalten. Können Sie vielleicht Ihr Gedröhne abschalten? Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Was? Ja. Er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Ich fand ihn hübsch, klein, sozusagen handlich. Im Grunde das Klischee vom soften Typ. Der Eindruck kam aber vor allem von den Zeitschriften und Büchern, die überall herumlagen. Schwangerschaft, Geburt, Kindererziehung, gesunde Ernährung, Wellness, Sickness oder sowas. Na, was ist? Wo haben Sie gesteckt, dass Sie sich mit Mia heimlich treffen mussten? Sie sagte, Sie seien in Ferien. In Ferien? Nee, ich war bei meinen Eltern. Da habe ich es aber nicht ausgehalten. Und das Zeug hier? Mia ist schwanger. Von mir. Da informiert man sich doch. Mia ist aber wütend geworden und hat getobt, das Kind sei von Daniel. Ja, und jetzt ist das ja erledigt. Ist natürlich ein Unglück, ja. Ich werde sie aber heiraten. Ich werde für das Kind sorgen. Egal von wem es ist. Ich werde mal Tee machen. Hagebutte oder Fenchel? Fast hätte ich gesagt, für mich mit einem Schuss drin. Oder nur einen. Aber ich fühlte mich zu gar nichts mehr aufgelegt. Ich wollte bloß weg. Ich roch schon die Windeln. Kevin Schulz. Bestimmt der brauchbare Mann für Kinder. Aber dann war Daniel der ganz andere Typ. Der sexuell Attraktive. Der Kerl, von dem eine Frau im Stillen träumt. Dann war Daniel Mias Typ. Und er ist tot. Ich habe auch Schwarztee. Mit Milch oder Zitrone. Oder braunem Zucker. Ich glaube, ich sagte gar nichts mehr. Ich hatte keine Kinder. Und nur selten solche Typen, von denen eine Frau im Stillen träumt. An mir ging im Kopf herum, ob Kevin den Rivalen umgebracht haben könnte. Warum nicht? Mit einem schweren Gegenstand. Hatte Mia das gewusst? Wollte sie deshalb vermeiden, dass ich Kevin begegne? Hatte Mia ihm geraten, unterzutauchen, bis Gras über die Sache gewachsen ist? Das heißt, bis sie den Verdacht erfolgreich anderswohin geleitet hat. Eine perfide Machenschaft. Ich hätte ihn ins Verhör nehmen müssen, in den Schwitzkasten. Aber das Gefühl sagte nein. Also, Schwarztee. Danke, Er muss noch ziehen. Danke. Den angebotenen Tee lehnte ich ab und ging nachdenken. Ebinger, Herr Wismar. Ah, Sie sind's, Frau Ebinger. Alles in Ordnung mit der Wohnung? Deswegen rufe ich nicht an, Herr Kommissar. Ich wollte einen Termin vereinbaren. Ich möchte Ihnen auch ein interessantes Tondokument abliefern. Ja, aber das können Sie doch jederzeit hier abgeben. Ich hatte Interesse erwartet. Auf einem Gerät, das eine Zeugin von Daniel Perls ausgeliehen hatte. Ja, sind Sie noch dran? Und plötzlich fiel mir etwas ganz anderes ein. Herr Kommissar Wismar, habe ich das recht verstanden, dass Frau Sommerleit zum verdächtigen Grossmann befragt worden ist? Ja, wie... Er ließ mich zappeln. Er zögerte, ob er mir Auskunft geben sollte. Gut, da Sie im Auftrag des Vaters kommen und der Fall quasi abgeschlossen ist, kann ich Ihnen ja sagen. Es war umgekehrt. Frau Sommerleit hat den entscheidenden Tipp auf Grossmann geliefert. Was heißt das, quasi abgeschlossen? Grossmann ist tot. Was heißt das? Der mutmaßliche Täter Grossmann ist bei einem Autounfall in Polen ums Leben gekommen. Jetzt wundere ich mich aber doch ein wenig. Damit ist der Fall abgeschlossen? Ich sagte quasi. Ich lege jetzt auf, ich bin im Stress. Und? Sag schon, was hat die Kripo gesagt? Ich brachte Mia den Rekorder zurück, aber erst kippte ich in einer Kneipe zwei Calvados. Ich war nicht bei der Kripo. Ja, wieso nicht? Was ist denn passiert? Du schläfst. Ich betrachtete Mias Pokale im Regal und nahm einen in die Hand. Jetzt kann man den Todesschlaf. Du warst es. Warum wollte Daniel das Kind nicht? Spinnst du? Es gibt Mörder, die irgendwann froh sind, dass die Sache vorbei ist. Das meinst du doch nicht ernst? Mia war so eine. Leg das weg. Sie schneuzte sich auch nicht mehr. Weil er eine andere hatte. Schwein. Ich hielt ihr den Pokal entgegen. Die Polizei nennt sowas einen stumpfen, schweren Gegenstand. Die Tatwaffe. Der hätte mich glatt abserviert. Mich! Nicht der, der daneben war. Und wie? Hier, im Schlaf. Er hat geschlafen. Sie gefiel mir sehr, wie sie hochgereckt dastand. Sie hat ihn geliebt und wollte ihn nicht hergeben. Ich habe ihn so geliebt. Sie liebt Daniel, Kevin liebt Mia. Habt ihr ihn zu zweit weggebracht ins Brandenburgische raus? Ich und Kevin, ja. Allein wär's ja nicht gegangen. Ich war ihm auch dankbar. Aber dann ging's doch weiter. Der wollte mich ums Verrecken heiraten und Vater spielen. Lächerlich. Vielleicht hätte ich erst Kevin erschlagen sollen. Kann ich jetzt die Kripo anrufen? Das tat ich, als sie nickte. Während mir noch durch den Sinn ging, dass Kevin Schulz das Kind für seines ausgegeben hätte, wie Weiland der Apotheker Herz in Hamburg den Sohn Wilhelm Ludwig, der von Chamisso war. Kleinen Ponybar ist der Neger Johnny Star. Der hat wildes Blut in seiner braunen Haut. Oh. Die Chamisso-Falle. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Spielt, wenn er mit dem Bogen zielt, hat er jede Nacht eine neue weiße Braut. Oh. Es sprachen Cher Ewinger, Maren Kreumann, Mia Sommerleit, Katja Sieder, Matthijs, Michael Rotschopf, Daniel, Alexander Kuhn, Frau Ruschki, Christine Österlein, Verleger Grossmann, Norbert Beilharz und Kevin, Jakob Diehl. In weiteren Rollen Uwe Hügle, Sven Lehmann, Konstantin Bühler und Jana Horstmann. Ton und Technik Gunda Herke, Peter Kainz und Martin Eichberg. Doch der ist Regieassistenz Christoph Richter. Regie Alexander Schumacher. Produktion Deutschland Radio Kultur 2011.